de kanzerom. Rutz, tutz, tutz, te fadis neder hom. Te torgen kanze kresmon, vor schnude de kanzerom. Kanzerom, vor schnude de alle. Kresporum, forschnude de kanzerom. Rutz, tutz, tutz, te fadis never home. Te torgen kanze kresporum, forschnude de kanzerom. Schnude de kanzerom, rutz, tutz, tutz, te fadis neder hom, te torgen kanze kresporum, vor schnude de kanzerom.